Erster Hiskia wurde mit 25 Jahren König. Er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Abja. Zweiter, er tat gute Dinge für Gott. Er war wie sein Vorfahre David. Dritter, im ersten Jahr seiner Herrschaft öffnete er die Türen vom Tempel. Er reparierte sie. Vierter, er rief die Priester und Leviten zusammen. Sie trafen sich auf dem Platz im Osten. Fünfter, er sagte zu ihnen, hört mir zu. Macht euch bereit für Gott. Reinigt den Tempel eurer Väter. Bringt den Schmutz aus dem heiligen Ort weg. Sechster, unsere Väter waren nicht treu. Sie taten Dinge, die Gott nicht gefielen. Sie verließen Gott und drehten ihm den Rücken zu. Siebter, sie schlossen die Türen der Vorhalle. Sie machten die Lampen aus. Sie brachten keine Opfer mehr für den Gott von Israel. Achter, deshalb war Gott sehr zornig auf Juda und Jerusalem. Er bestrafte sie hart. Alle Leute sahen das Unglück. Neunter, unsere Väter starben im Krieg. Unsere Kinder und Frauen sind gefangen. Zehnter, jetzt möchte ich ein Versprechen an Gott geben. Dann wird er nicht mehr zornig auf uns sein. Elfter, meine Söhne, seid jetzt nicht faul. Gott hat euch gewählt. Ihr sollt ihm dienen und für ihn arbeiten. Zwölfter, da standen die Leviten auf. Es waren Mahat, Shoel, Kis und Asaja. Auch Jo und Iden waren dabei. Dreizehnter, von der Familie Elisaphan kamen Simri und Jael. Von Asaf kamen Sachaja und Matanja. Vierzehnter, von Heman kamen Jehiel und Simai. Von Jeduthun kamen Semaja und Usiel. Fünfzehnter, sie riefen ihre Brüder zusammen. Sie machten sich bereit. Dann reinigten sie den Tempel, wie der König es befahl. Sechzehnter, die Priester gingen in den Tempel hinein. Sie holten allen Schmutz heraus. Die Leviten brachten den Schmutz zum Bach Kidron. Siebzehnter, sie begannen am ersten Tag des Monats. Am achten Tag waren sie an der Vorhalle. Nach 16 Tagen waren sie fertig. Achtzehnter, sie gingen zum König Hiskia. Sie sagten, wir haben den ganzen Tempel gereinigt. Auch den Altar und alle Geräte haben wir sauber gemacht. Neunzehnter, König Ahas hatte viele Geräte weggeworfen. Wir haben sie wieder hingestellt und geweiht. Sie stehen jetzt vor dem Altar. Zwanzigster, am nächsten Morgen stand der König früh auf. Er nahm die Anführer der Stadt mit zum Tempel. 21. Sie brachten 7 Stiere, 7 Widder und 7 Lämmer. Sie brachten auch 7 Ziegen für die Sündenopfer. Die Priester sollten sie opfern. 22. Sie schlachteten die Rinder. Die Priester nahmen das Blut und spritzten es an den Altar. Dann machten sie das Gleiche mit den Widdern. 23. Sie brachten die Ziegen zum König und zum Volk. Sie legten ihre Hände auf die Tiere. 24. Die Priester schlachteten die Tiere. Sie gaben das Blut auf den Altar für die Vergebung. Der König wollte das für ganz Israel. 25. Er stellte die Leviten mit Musikinstrumenten auf. Sie hatten Zimbeln, Harfen und Zithern. So hatte es David befohlen. 26. Die Leviten standen da mit den Instrumenten von David. Die Priester hatten Trompeten. 27. Hiskia befahl das Brandopfer auf dem Altar. Dann begann der Gesang für Gott. Die Trompeten spielten dazu. 28. Alle Leute knieten nieder. Die Sänger sangen und die Trompeten spielten. Das dauerte bis zum Ende der Opfer. 29. Als die Opfer fertig waren, knieten der König und alle Leute nieder. Sie beteten Gott an. 30. Der König und die Anführer sagten, singt Loblieder für Gott. Sie sangen mit Freude und verbeugten sich tief. 31. Hiskia sagte, jetzt gehört ihr wieder zu Gott. Bringt eure Opfer zum Tempel. Das Volk brachte viele Opfer für Gott. 32. Das Volk brachte 70 Rinder, 100 Widder und 200 Lämmer. Das waren alles Brandopfer für Gott. 33. Es gab auch 600 Rinder und 3000 Schafe als Dankopfer. 34. Es gab zu wenige Priester für die Arbeit. Deshalb halfen die Leviten ihnen. Die Leviten waren sehr fleißig beim Vorbereiten. 35. Es gab sehr viele Brandopfer und andere Gaben. So begann der Dienst im Tempel von Gott wieder. 36. Hiskia und das Volk freuten sich sehr. Gott hatte alles schnell vorbereitet.